Das sind die Schlagzeilen. BASF investiert in Nienburg, Fördergelder für Linzburgs Dorfladen und Volleyballspiel verlegt. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Tag. Der nach Umsatz und Marktkapitalisierung weltweit größte Chemiekonzern BASF hat mehr als 4 Millionen Euro in den Standort in Nienburg investiert. Zu den Investitionen zählen neue sanitäre Anlagen für die 550 Mitarbeiter, eine Überarbeitung des Brand- und Umweltschutzes sowie ein neuer Parkplatz samt Empfangsbereich. Werkleiter Dr. Martin Kraum betonte, dass Nienburg auch in Zukunft eine wichtige Rolle bei BASF spielen würde. Der Dorfladen Linzburg kann nun konkret geplant werden. Die Zustimmung für die Fördermittel ist eingetroffen und bringt bei allen Beteiligten viel Freude mit sich, so Bürgermeister Jürgen Leseberg. Ja, wir hatten gestern Abend Vorstandssitzung vom Dorfladenverein. Also das war natürlich, wo alle drauf gewartet haben, und es ist schon eine große Erleichterung da, denn ich denke, damit ist die Entscheidung gefallen, dass dieses Projekt wirklich am Ende auch durchgeführt wird. Als mögliche Standorte hat der Dorfladenverein bereits zwei Gebäude im Fokus. Also aktuell sind zwei Objekte in Linzburg, die wir ins Auge gefasst haben. Es ist kein Geheimnis mehr, und zwar das Gasthaus Ölschläger und daneben die Hofstelle Müller. Die Ermittler des Fachkommissariats 6 der Nienburger Polizei konnten einen 19-Jährigen als Alleintäter für den Handtaschenraub zum Nachteil einer 77-jährigen Nienburgerin verantwortlich machen. Der junge Mann ist nun vom Amtsgericht Nienburg zu 2 Jahren und 10 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Beim Überfall im letzten Jahr hatte sich die ältere Frau eine Armfraktur und eine blutende Nase zugezogen. In der geraubten Tasche befanden sich 6 Euro. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Das für kommenden Sonntag angesetzte Heimspiel der ersten Damen des VC Nienburg wird verschoben. Grund hierfür ist die aktuelle Nutzung der Sporthalle als Erstaufnahmelager für Flüchtlinge. Eine Ausweichhalle stand für diesen Spieltag nicht zur Verfügung. Die Begegnung gegen Marmagen wurde auf den 6. Dezember verlegt. Der Beginn des Spiels ist dann um 15 Uhr. Danke, Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.